68 FF. Radikale Minderheit, wir sind eine kleine radikale Minderheit. Heiße Sommer. Bundesrepublik Deutschland, Mitte der 60er Jahre. Die noch kleine radikale Minderheit der Studenten protestiert und kämpft vor allem gegen den Krieg der Amerikaner in Vietnam, gegen die veralteten Bedingungen an den Hochschulen und gegen die von der Bundesregierung geplanten Notstandsgesetze. Daneben sind es die prüden Moralvorstellungen und die Scheuklappenmentalität der Bundesbürger, gegen die sie aufbegehren. Dass eine Auseinandersetzung mit der eigenen Beteiligung am Dritten Reich nicht stattgefunden hat, ist für die junge Generation nicht akzeptabel. Mit ihren Forderungen nach Aufarbeitung und Schuldbekenntnissen rührt sie an Verdrängtes. Die ignorante Haltung gegenüber der Notstandsgesetzgebung und dem Vietnamkrieg sind für sie nur weitere Beispiele des Nichtwissenwollens. Bereits 1964, unmittelbar nach den ersten Luftangriffen der US-Armee auf Nordvietnam, beginnt der Sozialistische Deutsche Studentenbund deshalb mit Aufklärungskampagnen über diesen Krieg. In kritischen Analysen der kapitalistischen Gesellschaft wird den reichen westlichen Industrienationen außerdem die Ausbeutung der Dritten Welt vorgeworfen. Der Kampf gegen die von der christlich-liberalen Regierungskoalition geplanten Notstandsgesetze beginnt 1965 mit dem Kongress Demokratie vor dem Notstand. Nach dem Ende der Regierung Ehrhardt und dem Zustandekommen der Großen Koalition aus CDU, CSU und SPD ruft Rudi Dutschke im Dezember 1966 zur Bildung einer außerparlamentarischen Opposition auf. Sie soll die nun im Parlament fehlende Kontrolle und Kritik ersetzen. Ich halte das bestehende parlamentarische System für unbrauchbar. Das heißt, wir haben in unserem Parlament keine Repräsentanten, die die Interessen unserer Bevölkerung, die wirklichen Interessen unserer Bevölkerung ausdrücken. Die Oppositionsarbeit der Studenten verläuft von Beginn an auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Zum einen besteht sie aus konkreten politischen Aktionen. Zum anderen bemüht man sich darum, neue, zwanglosere und bewusstere Lebensformen zu finden. Kommune heißt das Schlag- und Schimpfwort dafür. Die erste Wohngemeinschaft, die Kommune 1 oder K1, wird im Dezember 1966 in Berlin gegründet. Ihr gehören ein Kind, drei Frauen und vier Männer an. Darunter die bald als Bürgerschreck bekannten Dieter Kunzelmann, Rainer Langhans und Fritz Teufel. Als Folge der K1 entstehen bald vielerorts Wohngemeinschaften, in denen man neben politischer Zusammenarbeit auch neue Lebensformen entwickeln und aus der Enge der konventionellen Zweierbeziehung fliehen will. Im bürgerlichen Sprachgebrauch steht Kommune von da an für etwas ganz und gar Anrüchiges. Der Begriff wird zum Markenzeichen für sexuelle Enthemmung. Viele der enthusiastischen Vertreter der freien Liebe scheitern zunächst jedoch an den eigenen Hemmungen und ihrem weiterhin vorhandenen Wunsch nach Geborgenheit. Hilde Wackerhagen, damals selbst an der Verwirklichung der neuen Vorstellungen beteiligt. Ich denke, es gab sowas wie eine wirkliche Sehnsucht nach einer Identität von innen und außen, von sinnlichem Leben, von Freiheit, dass nur dein Gefühl bestimmend ist und nicht, ob die katholisch ist oder nicht. Damals gab es ein Problem der Mischehen, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Gleichzeitig auch die Erkenntnis irgendwo dabei, dass wir das zwar wollen, aber dass wir auch sehr verklemmte Herzchen waren, also auch die Männer, dass man mit dieser Freiheit, die wir postuliert haben, gar nicht sehr gut umgehen konnte. Also die berühmten Wirbel, die die Kommunen gemacht haben, es wurde viel mehr dahinter gesehen, als zum Beispiel, Kommune kann ich nicht beurteilen, war ich nicht drin, aber ich weiß von den Wohngemeinschaften, dass die Eltern immer gefragt haben, habt ihr da auch Türen? Und die Vorstellung war, jeder schläft mit jedem. Es war überhaupt nicht so. Weil du kannst deine Tabus und deine Privatheit und deine Gefühle kannst du nicht auf einmal auf Freiheit schalten. Das ist eine vollkommene Illusion. War aber als Problem auch damals sehr bewusst. Die Kommunarden aus der K1 pflegen jedoch ihr Image als Schrecken der Nation nicht nur auf sexuellem Gebiet. Beim Besuch des amerikanischen Vizepräsidenten Hubert Humphrey planen sie ein Farbbeutel- und Pudding-Attentat, werden jedoch bereits bei den Vorbereitungen verhaftet. Nach einer Brandkatastrophe in einem Brüsseler Kaufhaus, bei der 300 Menschen ums Leben kamen, verteilen Kommune-Mitglieder Flugblätter mit der Aufschrift: Wann brennen die Berliner Kaufhäuser? Waren die Proteste der linken Studenten bis dahin zwar bereits lautstark und vehement, aber dennoch wie einer kleinen Minderheit? So eskalieren die Auseinandersetzungen mit dem 2. Juni 1967 zu einer studentischen Massenbewegung. Vor dem Schöneberger Rathaus demonstrieren 2000 Schüler und Studenten gegen den Besuch des Schahs von Persien. Als bei der Ankunft des Kaisers Eier und Rauchkerzen fliegen, prügeln sogenannte Jubelperser mit Latten und Eisenrohren auf die Demonstranten ein. Als der Schah von Persien in die Bundesrepublik kam, wussten wir erst wenig über den Iran, wenig über unser eigenes Land. Wir dachten, der Schah sei einfach ein schöner Mann mit einer schönen Frau und einer glücklichen Familie aus einem glücklichen Land. So jedenfalls hat es in unseren Zeitungen gestanden. Ulrike Meinhof, damals Redakteurin der Zeitschrift Konkret. Erst die Studenten mussten kommen und Flugblätter verteilen. Da erst erfuhren wir die Wahrheit über den Schah. Dass er schuldig ist, aufrechterhalten zu haben, das Analphabetentum von 80% der Bevölkerung, nicht verhindert zu haben, dass jedes zweite Kind stirbt. Dass er selbst jährlich 400 Millionen Dollar kassiert und seine Untertanen bei nur 70 Dollar hungern. Dass Persien wegen seines Öls ein reiches Land ist, ein Teil seiner Bewohner aber nichts davon hat als die Wärme an den Quellen, wo sie ihr Vieh weiden lassen. Dass der Schah eine Figur jener ausländischen Ölgesellschaften ist, die das Land ausbeuten. Dass der Schah ein Polizeistaatschef ist. Bei einer zweiten Protestaktion am Abend kommt es vor der Deutschen Oper zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Studenten und der Polizei. Dabei wird der 26-jährige Student Benno Ohnesorg in einem Hinterhof von dem Polizisten Josef Kuras erschossen. Ich stand am Rande dieses Hofes und habe dann gesehen, wie eine Traube von Polizisten um diesen Mann mit dem roten Hemd herumgruppiert waren und auf ihn losschlugen. Er war völlig passiv, ja. Mhm. Und dann habe ich plötzlich das Mündungsfeuer von der Pistole gesehen und den Knall von der Pistole. Heinrich Alberts, Pfarrer und damals regierender Bürgermeister von Berlin, rechtfertigt am folgenden Tag das Vorgehen der Polizei. Wenige Wochen später aber tritt er von seinem Amt zurück. Diesen Schritt erklärt er heute so. Das war wie immer eine Mischung von vielen Dingen. Also natürlich hat die Hauptrolle, hat also sicher noch der Zusammenhang vom 2. Juni her gespielt. Und zwar nicht einfach die Büßerhandlung von mir, ja, so bußfertig fahre ich gar nicht, sondern weil ich, nachdem ich selber kapiert hatte, was da falsch gelaufen ist, ja keine Mehrheit mehr fand, nun auf einem halbwegs vernünftigen Weg zu gehen. Also ich habe ja im Abgeordnetenhaus eine Rede geredet, wie sich das gehört, ja, die also auf den schlichten Nennern hinauslief, diese Sache ist nicht mit der Polizei zu erledigen. Ja. So primitiv war das. Mhm. Ja. Und da sind sie mir nicht gefolgt. Der Tod des Studenten Benno Ohnesorg schreckt auch die letzten Unentschlossenen auf. In allen bundesdeutschen Universitätsstädten werden Solidaritätsresolutionen verfasst und Trauerkundgebungen veranstaltet. Spätestens jetzt hat die Studentenbewegung begonnen. Wie man damals den Zustand der bundesrepublikanischen Demokratie einschätzte, dazu noch einmal Ulrike Meinhof. Polizei- und Presseterror erreichten am 2. Juni in Berlin ihren Höhepunkt. Da begriffen wir, dass Freiheit in diesem Staat die Freiheit für den Polizeiknüppel ist und Pressefreiheit im Schatten des Springer-Konzerns die Freiheit, den Knüppel zu rechtfertigen. Am Widerstand der außerparlamentarischen Opposition wurde der Zustand unserer Demokratie überhaupt erst sichtbar. Die Bereitschaft der Herrschenden und Regierenden, zum offenen Terror überzugehen, wo immer Demokraten auf ihr Recht, das Recht, pochen. Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt, wenn man also nicht im Fernsehen sitzt und wenigstens ein oder zweimal in der Woche ein oder zwei Stunden lang genau sagen kann, was man zu sagen hat, wenn man nicht über die Millionen Auflagen von Springer-Zeitungen und Illustrierten verfügt, wenn man öffentlich diskutieren will, auf Raumverbote stößt und auf Versammlungsverbote, dann bin ich es allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen und davon öffentlich Gebrauch machen. Nach dem Begräbnis von Benno Ohnesorg findet in Hannover ein Kongress statt mit dem Titel Hochschule und Demokratie – Bedingungen und Organisation des Widerstands. Rudi Dutschke. Die Struktur ist kapitalistisch und die haben wir zu stürzen, um die wirklichen Grundlagen des deutschen Faschismus zu beseitigen und eine demokratische Gesellschaft in Deutschland endlich einzuführen, die nicht identisch ist mit dem, was heute in der DDR ist, sondern eine neue Struktur, geschaffen von Menschen, die nicht mehr bereit sind, sich manipulierenden Eliten auszuliefern, sondern ihre Interessen in die eigene Hand nehmen, über ihr eigenes Schicksal bestimmen und nicht mehr zulassen, dass sie zu Objekten der Herrschaft von CDU, NPD, SPD und anderen restaurativen Cliquen wird. Eine Massenbasis sehen sie für ihre Vorstellungen nicht. Dennoch streben die Studenten die Verbindung mit den Arbeitern an. Nur das Proletariat ist ihrer Meinung nach in der Lage, die notwendigen Veränderungen zu bewirken. In der geplanten neuen Gesellschaft soll sich durch Automation und Verkürzung der Arbeitszeit die Freizeit der Menschen erhöhen. Deshalb müssen neue Lebensformen gefunden werden. So sollen die Arbeiter zusammen mit ihren Familien und Freunden an ihrer Arbeitsstätte wohnen. Die Fabrik soll zum Lebensraum umgestaltet werden. In den Betrieben herrscht Selbstbestimmung. Die Bürokratie, die nach Ansicht der SDSler eine Gewaltorganisation ist, soll aufgelöst werden. Computer werden die unbedingt nötige Bürokratenarbeit übernehmen. Spezialisten werden abgeschafft. Jeder wird zum Politiker und Künstler. Waren solche Vorstellungen nicht vollkommen unrealistisch? Zum Glück waren sie unrealistisch, weil sie auch grauenhaft sind. Also sie sind sowas von stinkreaktionär, weil es nämlich im Grunde die Utopie eines Arbeitskonzentrationslagers ist. Und man kann das den Leuten vielleicht nicht vorwerfen, weil sie natürlich auch ein bisschen blöd waren, die beiden oder die alle vier. Aber witzigerweise ist, dass sie sich von dem Enzensberger auf eine falsche Spur haben führen lassen, nämlich Utopie zu konkretisieren und zu erzählen, was das alles sein könnte. Später haben sie das Gott sei Dank gelassen und haben nicht mehr davon erzählt, wie unsere Gesellschaft, die man anstrebt, durch Revolution und andere heftige Veränderungen aussehen könnte. Das wird immer ganz grauenhaft. Alle Utopien, ob sie von links oder rechts sind, sind autoritäre, meistens verdeckte, ständestaatliche Modelle. Weil natürlich, wenn vier Leute oder fünf Leute sich zusammensetzen und Modelle entwickeln sollen, wie sich 60 Millionen glücklich fühlen, kann das nur grausig sein. Matthias Belz, damals Jurastudent und Mitglied im SDS, später engagiert in der Frankfurter Sponti-Gruppe Revolutionärer Kampf. Wie aber sollten die Studenten mit ihrem soziologischen Jargon, mit ihren abstrakten und auf hohem theoretischen Niveau formulierten Ideen die Arbeiter erreichen? Musste diese unverständliche Sprache nicht überheblich und abschreckend wirken? Dass man damit möglicherweise Leute auch verschreckt hat, ist schon richtig. Aber ich glaube nicht, dass man Arbeiter oder Lehrlinge damit verschreckt hat. Weil ich kann mich erinnern an eine Rede, die Hans-Jürgen Krahl hier gehalten hat am Römerberg. Da kam es überhaupt nicht darauf an, dass, ob man das jetzt genau versteht, sondern bei Reden kam es einfach darauf an, ob so eine Erotik des Mitreisens dabei ist, also Charisma oder wie immer man das nennen mag, ob der jetzt Chinesisch gesprochen hätte oder soziologisch oder oberhessisch, das war relativ wurscht, sondern der Stand für eine bestimmte politische Position, die ist radikal und jetzt machen wir Putz. Ob man jetzt sagt, wir machen jetzt Putz und schlagen alles kurz und klein, oder wie der Robert Jung das neulich gesagt hat, macht kaputt, was euch kaputt macht, oder ob man in ellenlangen verschachtelten Sätzen eine Sprachmelodie, die dennoch zur Gewalt drängt, vor sich hinsummt, das ist im Grunde egal. Also die Wissenschaftssprache oder die schwer verständliche Sprache war außerdem wirklich auch ein Protest gegen die Eltern. Man konnte die Eltern so wunderbar ärgern, wenn man dann so soziologisch zu Hause rumgebabbelt hat. Also nicht einfach sagt, Vater, du hast es nicht mehr alle, sondern die Vaterrolle im ausgehenden Spätkapitalismus ist in erster Linie eine repressive Rolle, die auch die Mutter in den Unterdrückungszusammenhang, in Verbindung der ausgebeuteten Völker der dritten Welt, und dann hat die Familie natürlich geschrien, halt's Maul, mach's Fenster zu. Weil man konnte also mit der Sprache wirklich provozieren, und das war halt wunderschön daran. The Eastern World, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Die Ereignisse werden immer zahlreicher. Aktionen und Reaktionen beginnen sich zu überschlagen. Nicht nur in der Bundesrepublik. In den nordamerikanischen Industriestädten New York und Detroit brechen schwere Revolten aufständischer Schwarzer aus. Der südamerikanische Revolutionär Ernesto Guevara wird im bolivianischen Dschungel ermordet. Unter dem Namen Che war er zu einer Symbolfigur für die Protestgeneration geworden. Er verkörperte den Kampf gegen den amerikanischen Imperialismus. Sein Satz, schaffen wir zwei, drei, viele Vietnam, der für die Überzeugung von der Rechtmäßigkeit der Guerillataktik steht, wird zum Schlagwort für die 68er. In London, Paris, Berlin, Rom, Oslo, Amsterdam und Tokio demonstrieren mehrere hunderttausend Menschen gegen den Vietnamkrieg. Am 30. Januar 1968 beginnt in Saigon die sogenannte Tet-Offensive, in deren Verlauf der Vietcong bis in die amerikanische Botschaft vordringen kann. In Hamburg wird die feierliche Rektoratsübergabe von Studenten gestört. Sie empören die Professoren mit dem Transparent unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Zu ähnlichen Zwischenfällen kommt es an mehreren Universitäten. Der Polizist, der Benno Ohnesorg erschossen hat, wird von der Anklage der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Chers camarades, cette magnifique journée de solidarité internationale pour la victoire de la révolution vietnamienne est le symbole. An der Technischen Universität Berlin findet am 17. und 18. Februar der internationale Vietnamkongress statt, an dem mehrere tausend Studenten sowie viele Schriftsteller und Intellektuelle teilnehmen. Unter dem Motto »Vom Protest zum Widerstand« wird das weitere Vorgehen der APO diskutiert. To quote Che Guevara, in the end, victory will be ours. Drei Tage später veranstalten der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Senat von Berlin, die Parteien im Abgeordnetenhaus und der Ring politischer Jugend eine Gegenkundgebung. Auf Transparenten kann man lesen, lieber tot als rot, Dutschke raus aus Berlin und Teufel fahrt zur Hölle. Als Sprecher der jungen Generation stelle ich fest, wer unter Ho Chi Minh-Bildern, unter der Losung schafft zwei, drei, viele Vietnams für den Frieden in Vietnam demonstriert, der meint das Gegenteil von Frieden und Freiheit. Habe nicht aus geistigen, moralischen und materiellen Trümmern unvergleichbaren Ausmaßes unsere Stadt in den letzten 23 Jahren wieder aufgebaut, um sie von einigen Außenseitern der Protest und Spinnern dieser Leute zu lassen. Gegen die Morde an der Mauer, gegen die Unterdrückung der Meinungsfreiheit in der Zone. Der Kampf der Studenten richtet sich nun in erster Linie gegen den Springer-Konzern, der vor allem mit der Bild-Zeitung die öffentliche Meinung stark beeinflusst. Alle diejenigen, die für die Rechte Nordvietnams demonstrieren, müssen Kommunisten sein und bedrohen folglich die westliche Demokratie. Auch die Regierenden in der Bundesrepublik zeigen für die Proteste der Studenten kein Verständnis. Im Bundestag wettert Außenminister Willy Brandt. Aber es ist doch wohl so, dass von der Freiheit der Meinungsäußerung einige Leute Gebrauch machen, um Intoleranz und Terror zu etablieren. Das muss man sehen und das darf man nicht hinnehmen. Und Pöbel bleibt Pöbel, auch wenn junge Gesichter darunter sind. Im April 1968 spitzen sich die Ereignisse erneut zu. Am 3. April explodieren in zwei Kaufhäusern auf der Frankfurter Zeil nachts Brandsätze, die einen hohen Sachschaden verursachen. Wenige Tage später werden Andreas Bader, Gudrun Enslin, Torwald Proll und Horst Söhnlein festgenommen. Sie erklären, sie hätten die Kaufhäuser angezündet, um gegen die Gleichgültigkeit der Gesellschaft gegenüber den Morden in Vietnam zu protestieren. Auf die Frage, ob mit dieser Tat der Terrorismus begonnen habe, antwortet Heinrich Alberts. Jedenfalls ist der Anfang von höchst gefährlicher Gewalt gewesen. Aber es ist noch in einem Vorfeld von verständlicher, zu erklärender Verzweiflung gemacht worden. Ohne jede moralische Wertung kann man sagen, dass es ein geeignetes Mittel war, weil es hat einfach gewirkt. Und ob einem das gefällt oder nicht, das finde ich eine ganz andere Frage. Das heißt, diese brennenden Kaufhäuser, Kaufhof und Kaufhaus Schneider, haben eine Öffentlichkeit erzeugt, die sicherlich größer war als ein Flugblatt. Und daher auch der Prozess hat eine große Öffentlichkeit gehabt. Acht Tage später wird auf dem Kurfürstendamm in Berlin Rudi Dutschke durch Revolverschüsse lebensgefährlich verletzt. Attentäter ist der 23-jährige Hilfsarbeiter Josef Bachmann. Er gibt später an, Bild und die Deutsche Nationalzeitung zu lesen. Dort hat er am 22. März die Aufforderung gestanden, stopp Dutschke jetzt, sonst gibt es Bürgerkrieg. In den Tagen danach, es ist Ostern, kommt es in der gesamten Bundesrepublik zu Massendemonstrationen. Die Wut der Studenten konzentriert sich nun noch stärker als zuvor auf den Axel Springer Verlag. Denn die dort erscheinende Bild-Zeitung, die täglich von schätzungsweise 4 Millionen Bundesbürgern gelesen wird, hat nach Ansicht der Linken mit ihren undifferenzierten Beiträgen diese Eskalation mitverursacht. Bereits am Abend des Attentats versuchen in Berlin und Hamburg aufgebrachte Studenten, die Springer-Hochhäuser zu stürmen. Als dies nicht gelingt, werden Fahrzeuge in Brand gesetzt. Wir schrien unsere Wut heraus. Viele von uns warfen zum ersten Mal bedenkenlos Steine. Wir alle fühlten uns getroffen und unsere Empörung war grenzenlos. Yeah. Im Mai 1968 ist der außerparlamentarische Kampf auf seinem Höhepunkt angelangt. In Frankreich weiten sich die Proteste der Studenten zu einem Generalstreik aus, die die Wirtschaft lahmlegt und zu einer ernsthaften Staatskrise führt. In der Bundesrepublik findet anlässlich der zweiten Lesung der Notstandsgesetze eine Reihe von Aktionen statt, die beispielsweise in Frankfurt auch von Warnstreiks in den Betrieben unterstützt werden. In der sogenannten Römerberg-Rede bezeichnet das SDS-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Krahl die Notstandsgesetze als Vernichtung der Demokratie. Der Kampf gegen den autoritären Staat von heute verhindere den Faschismus von morgen. Krahl fordert zu Aktionseinheiten von Arbeitern, Studenten und Schülern auf und nennt die Ereignisse in Frankreich vorbildlich. Die Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-Universität wird besetzt und in Karl-Marx-Universität umbenannt. Im Anschluss an die Kundgebung auf dem Römerberg verabschiedet man ein Programm für eine politische Universität, das auch Veranstaltungen für Arbeiter und Angestellte vorsieht. Auch in Berlin, Münster und anderen Städten kommt es zur Gründung kritischer Universitäten. Aufbauend auf der Erkenntnis, dass Wissenschaft nie unpolitisch, sondern ein Machtpotenzial sei, will man dieses nutzen. Die Kluft zwischen Studium und Praxis soll aufgehoben, die außerparlamentarische Opposition weiter aufgebaut werden. Revolutionäre Theorie sollte gemacht werden, also nicht, wenn man es ganz kurz fasst, nicht das Bestehende einfach beschreiben und es damit akzeptieren, sondern so forschen, dass man mit dieser Theorie als Mittel dann die Verhältnisse umwälzen kann und den aufrechten Gang den Leuten, die jetzt gerade noch auf den Boden kriechen, einimpfen kann. Also Emanzipationswissenschaft. Also von der Form war es, glaube ich, der Versuch, eine kritische Universität zu machen, sowas wie die Vollversammlungsidee. Alle Leute setzen sich zusammen und bilden sich gemeinsam. Ohne dass man zugibt, dass natürlich auch das, wie alle plebiszitäre Formen, eine geheime Vorbereitung, eine geheime Macht von Zirkeln voraussetzt, die das eben in der Hand haben. Und das war natürlich so der engere Kreis um die SDS-Spitze in Frankfurt. Berlin muss das genauso gewesen sein. Die unter dem Anspruch, wir machen jetzt plebiszitäre Volksuni, selbstverständlich eine hochautoritäre Innenstruktur gehabt hat, die auch die Themen bestimmt hat und die natürlich auch den Diskurs in allen seinen Zwangsnormen bestimmt hat. Trotz des heftigen Protestes und massiven Widerstands auch der Gewerkschaften werden am 30. Mai 1968 die Notstandsgesetze vom Deutschen Bundestag verabschiedet. Die außerparlamentarische Opposition muss das als Niederlage verbuchen. Gefühlsmäßig gab es eine ungeheure Verzweiflung. Also es war die Vorstellung, wenn das durchkommt, ist alles aus. Also heute ist man an solche Enttäuschungen täglich sozusagen mehr gewöhnt, aber damals war die Vorstellung, das wäre wirklich das Ende. Also ich weiß, dass ich es als grauenhaft erlebt habe. Also dass das wirklich eine niederschmetternde Erfahrung war.